Anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung des Vaterlandes veröffentlichten das Netzwerk der Koreaner in Deutschland und die Europa-Zweigstelle der Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, kurz BOMINION, am 15. August eine gemeinsame Erklärung. Darin wurde hervorgehoben, man solle die proamerikanische und kriegerische Regierung Südkoreas beseitigen, die die USA für Erlöser halte, und die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober konsequent erfüllen, um den Krieg zu verhindern und das Vaterland und die Nation zu schützen.